Abschnitt 39 aus die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Goethe. Die Goethe-Philologen. Am 8. März 1826, vormittags 11 Uhr, dichtete Goethe folgenden Vers. Wirke, Jüngling, ziele, schaffe, hoher Mannestätigkeit. Nur im Palmenbaum der Affe spielt und tändelt alle Zeit. Der Olympier diktierte dieses Verschen dem Dr. Eckermann und sandte es dann an Cotta, damit es noch in die Ausgabe letzter Hand hineingebracht werden könne. Am 30. Oktober kamen die Korrekturbogen von Cotta zurück, in denen der Vers drin stand. Goethe hatte gerade keine Zeit, denn er hatte einen fossilen Rhinoceros-Schädel vor, an dem er die Knochennähte des Os Sphenoidium zu studieren gedachte. Er schob also die Bogen Eckermann hinüber, damit der die Korrektur besorge. Aber Eckermann schrieb eben einen Liebesbrief an seine Braut aus dem Unreinen ins Reine ab. Er hatte also ebenfalls keine Zeit und las die Korrekturbogen auch nicht. So blieb unbemerkt ein Druckfehler in dem Verse stehen, und zwar folgendermaßen. Wirke, Jüngling, ziele, schaffe, hohe Mannestätigkeit. Nur im Palmenbaum das Affe spielt und tändelt alle Zeit. Die ungelesenen Korrekturbogen gingen an Cotta zurück, und auf diese Weise kam die berühmte Lesart »Das Affe« in die Ausgabe letzter Hand und in die deutsche Nationalliteratur. 30 Jahre später wurde die Goethe-Philologie erfunden. Und wenn nun mehrere Goethe-Philologen beisammen sind und wenn zufällig einer von ihnen den Vers »Wirke, Jüngling« zitiert, so passen die anderen scharf auf, ob er auch ja richtig »Das Affe« sagt, wie es der Meister geschrieben hat. Wenn er aber aus Versehen zitiert, nur im Palmenbaum der Affe, so schreit alles durcheinander. Falsch! Es muss heißen, nur im Palmenbaum das Affe. In der Zeitschrift für deutsche Philologie, Jahrgang 38, aber schrieb Professor Horitzer folgendes. Die Lesart das Affe, das dem banausischen Verstand auffallen könnte, ist von dem Meister mit sichtlichem Vorbedacht und mit feinstem Sprachgefühle gewählt worden. Der Affe, das wäre nur ein individueller Affe in einem individuellen Palmenbaum ohne jede Allgemeinbedeutung. Das Affe aber umfasst die ganze Affenschaft der Welt. Man glaubt, es tausendfältig kribbeln und wimmeln zu sehen, wenn man diese Wendung »Das Affe« liest, in der wahrhaft ein echt weimarischer Hauch von Ewigkeit und Unendlichkeit zu wehen scheint. So ist das Affe ein Palladium und Feldgeschrei der Goethe-Philologen geworden. Sie erkennen sich daran und gebrauchen es oft und gern, um zu zeigen, wie tief sie in des Meisters Art und Geist eingedrungen sind. Wenn jemand beispielsweise den Professor Erich Schmidt fragt, es sei doch gleichgültig, ob Goethe den Erlkönig im Jahre 1780 oder 1781 gedichtet habe, so wird der berühmte Literaturhistoriker geringschätzig vor sich hin murmeln, solches Affe. Ende von Abschnitt 39, gelesen von Jesse de Sorosloo, August 2024.